Heute will ich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Du verlässt dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Rühmst dich deiner Kraft und Gaben, nur dich selbst bezwingst du nicht. Mut muss man bei Jesus haben, Menschenfurcht führt zum Verzicht. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Einmal fällt die Maske gerade, die du vor der Welt beziehst. Wenn du durch Gericht und Gnade dich im Lichte Gottes siehst, wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Lass dich nicht von Menschen leiten, Menschen sind wie Laub im Wind. Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Vorwärts mit Jesus, wie schwer der Kampf auch sei.